war nie ein gewalttätiger Mann, sagt er mit seinem Kopf in der Hand. Doch Alkohol und Drogen haben ihn so weit gebracht. Was hat unsere Gesellschaft aus ihm gemacht? Es ist soweit, der Kampf beginnt. Jeder für sich und keiner gewinnt. Die Chance zu überleben ist das Exlus. Isolation ist unser Los. Das Feuer erlischt. Es bleibt keine Zeit mehr für Träume. In den Köpfen nur noch leere Räume. Es ist soweit, der Kampf beginnt. Jeder für sich und keiner gewinnt. Die Chance zu überleben ist das Endlos. Isolation ist unser Los. Gestern stand es in der Zeitung. Er hängt mit einer Leitung. Er wollte nicht so sein, wie sie alle waren. Er tat alles, um seine Ideale zu wahren. Es ist soweit, der Kampf beginnt. Jeder für sich und keiner gewinnt. Die Chance zu überleben ist aussichtslos. Isolation ist unser Los. Jeder für sich und keiner gewinnt. Die Chance zu überleben ist aus sich los. Isolation ist unser Los. Es ist soweit, der Kampf beginnt. Jeder für sich und keiner gewinnt. Die Chance zu überleben ist.